Ja, dann versuche ich mal zu schildern, also wie die subjektive Glaubensdrehung von Luther ein Reflex ist von der objektiven Not. Luther selber war ja genau in seiner familiären Situation zwischen zwei Wirtschaftsformen geraten. Seine Mutter und natürlich die weite Umgebung war vollkommen bäuerlich und hatte eben diese Vorstellung, reich sein ist das Ding, was ich berühre. Und das ist auch schön und das lasse ich mir nicht wegnehmen. Umgekehrt, der Vater als aufsteigender Kleinunternehmer in Bergwald wollte erzwingen, dass Luther Jurist wird, und zwar nicht aus Gerechtigkeitsliebe, sondern auch wie der Vater von Calvin in Frankreich, damit er nämlich bei den beginnenden Rechtsstreitigkeiten zwischen den Kaufleuten der ist, der praktisch diese neue Tauschgesellschaft dirigiert und daran verdient. In Luther selber muss es nach dem Erikson einen starken Widerwillen gegeben haben, einfach gegen diese Vernichtung jeder Einmaligkeit durch die Tauschgesellschaft. Wenn alles nur in Geld gemessen wird, ist es nichts. Also inszeniert er zunächst, sage ich mal brutal, diesen bekannten Unfall, wie er ins Gewitter kommt, liegt da, hat Angst und schreit zur heiligen Anna, Patronin der Bergleute, um besser zu werden. Damit hat er einfach sein Vater austricksen wollen. Mönch. Genau. Auch bestehender Mönch. Bitte? Wie ist das belegt, dass das inszeniert ist? Ja, man kann es daraus schließen, dass an sich solche Notgelübde natürlich öfters in der Not ausgestoßen wurde. Darauf ging man normalerweise zum Pfarrer und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich habe Dummheit gemacht, ich habe da ein Gelübde geleistet. Damals hat es geheißen, ja, du kannst zur nächsten Nichtmesse eine Geist stiften und vielleicht eine Kuhwende und so weiter. Und dann wurdest du freigesprochen. Man konnte von allem freigesprochen werden, zum Beispiel Klostergelübde war sehr häufig. Zweiter Sohn wird im Kloster versprochen, leistet mit 7 Jahren sein Gelübde, darauf stirbt erster Sohn, Papst wird angerufen, gegen eine entsprechende Gefälligkeit kriegt er gesagt, du nimmer Mönch, du jetzt Familienvater, los, Zeugen, Fortsetzung und so weiter, Familie ist wichtig. So, Luther geht, also deswegen, daraus schließe ich, dass es also zumindest halb inszeniert war, ganz bewusst ist ein. Bei den Augustiner Mönchen sieht man jetzt, so wie Erikson das schildert. Aber Luther geht auch erstmal zu Priestern und. Ja. Und lässt sich noch beraten und so weiter. Sein Vater ist immer noch dagegen. Das ist in dem Bild dann ganz verzerrt dargestellt worden. Aber das Wichtige jetzt für diesen inneren Prozess: zunächst versucht er jetzt sozusagen, diesen grauenhaften Tauschwert dadurch zu entfliehen, dass er im Kloster fern der Welt ist. Und jetzt bricht aber sein Handel mit Gott aus. Weil er nämlich, Luther, als einer der wenigen Menschen, der es ernst genommen hat, was Jesus und Paulus gesagt haben, es kommt nicht auf die bloße formale Erfüllung des Gesetzes an. Jesus sagt ja, zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber, ich sage euch, es ist der Verdammte, der in seinem Herzen nach dem Weib seines Nächsten begehrt. Zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Ich sage euch, wer in seinem Herzen zu seinem Bruder Raka, also Drecksack, sagt, der ist verdammt. Jetzt, wenn man das zu Ende denkt, sieht man, es ist unerfüllbar. Eine Stunde morgen sagt mindestens 20 Mal Raka zum Schröder und so weiter. Und ich könnte es ja mit nichts verhindern. Wie es ist mit dem Begehren nach des nächsten Weib, wollen wir jetzt gar nicht besprechen. Auf jeden Fall, sobald ich darauf aufmerksam werde, finde ich, ich schaffe es nicht. Luther ging dann 4-mal am Tag zur Beichte, nervte seinen Ordensrofer und diesen Staubitz auf den Tod, wendet er rum, bis er einfach erkennt, in diesem Handel mit Gott ist ja immer noch genau das Tauschprinzip. Dauernd will ich eine gute Tat und will von wegen Gott dafür eine Belohnung. Und das war die ganze Haltung, die er plötzlich erkennt als Verinnerlichung des Tauschprinzips. Jeder denkt, ich tue eine gute Tat, stehe am Schluss nach meinem Tod mit einem Scheck vor Gottes Petrus und sagt, du musst mich reinlassen, habe 5 Klöster gestiftet, habe kein Weib geschenkt, habe 50 Tonnen Almosen gegeben und so weiter. Und damit ist immer noch das Hauptprinzip da.